Kann ich? Aufnahme läuft. Sagt einfach die Wahrheit. Das habe ich meinen Kindern oft gesagt. Wie lächerlich, Kindern so etwas beizubringen. Niemand will sie hören. Ich habe vor einiger Zeit damit aufgehört und muss sagen, es war die beste Entscheidung meines Lebens. Sich einen Namen ausdenken, eine Vorgeschichte, Vorlieben und Abneigungen. Einfach ein Lügenmärchen stricken. Das ist so viel vernünftiger. Ich habe mein Leben ruiniert, indem ich die Wahrheit sagte. Ich war noch sehr jung. Meine Mutter war gerade gestorben. Ein Mann versuchte mich zu töten, damit ich endlich den Mund hielt. Also hielt ich den Mund und lief weg. Ich änderte meinen Namen und sprach nie wieder darüber. Wenn die Rede auf Gretchen Tiegler oder Fußball kam, ging ich aufs Klo. Ich war Anna McLean. Das alles hatte nichts mit mir zu tun. Aber jetzt sage ich die Wahrheit. Hier in diesem Podcast. Ich bin keine Heldin und keine Whistleblowerin. Ich sage es nur aus einem Grund. Es ist die Wahrheit. Klare Sache. Hörspiel in zwei Teilen nach dem Roman von Denise Mina. Aus dem Englischen von Zoe Beck. Hörspielbearbeitung und Regie Janine Lüttmann. Erster Teil. Der Tag, an dem mir mein Leben um die Ohren flog, fing eigentlich gut an. Wie spät ist es? 5:30. Oh. Schlaf weiter. Ich wecke euch nachher zum Frühstück. Ich versuchte nett zu Hamish zu sein. Ein Zugeständnis an unsere Paartherapie. Ich benehme mich zivilisiert und störe ihn morgens so wenig wie möglich, damit er ausschlafen kann. Dafür spielt er abends weniger Candy Crush. Ich hatte mir Hamish vor vielen Jahren sehr sorgfältig ausgewählt. Ich liebe ihn. Wenigstens manchmal. Das Haus war ganz ruhig an diesem Morgen. Die Welt schien stillzustehen. Ich liebte es, vor allen anderen aufzustehen und die Zeit für mich zu haben. Hamish störte sich daran. Die Paartherapeutin nannte es Vertrauensprobleme. Er fand mich feindselig. Unsere Beziehung befand sich im Todeskampf. Aber darüber wollte ich heute nicht nachdenken. Auf meinem Handy erwartete mich ein neuer True-Crime-Podcast. Eine versunkene Yacht, eine tote Familie und ein bis heute ungelöstes Rätsel. Episode 1. Ich hatte schon viel Gutes darüber gehört und war gespannt. Nicht ahnend, dass mich meine Vergangenheit einholen würde. Mein Name ist Trina Keeney. Herzlich willkommen zum Podcast Der Tod und die Dana. Laut der französischen Polizei ist dieser mysteriöse und verstörende Fall abgeschlossen. Die Köchin Amila F. wurde wegen Mordes an 3 Mitgliedern der Familie Parker verurteilt. Das Seltsame daran? Amila F. war zur Tatzeit gar nicht an Bord der Yacht. Sie saß in einem Flugzeug nach Lyon. Warum war die Polizei so wild entschlossen, etwas zu glauben, was nachweislich nicht stimmen konnte? Denn während sich Amila in der Luft befand, fuhr die Dana in der Dunkelheit auf den Atlantik hinaus. Nach einigen Meilen auf See kam es zu einer Explosion im Rumpf und das Schiff sank. Alle 3 an Bord befindlichen Personen kamen ums Leben. Wie konnte das geschehen? Lag es vielleicht daran, dass die Dana schon lange den Ruf eines Geisterschiffs hatte? An jenem Nachmittag lag die Dana im Hafen von Saint-Martin. Man sah ein ungleiches Paar sich dem Schiff nähern. Die junge blonde Frau war schlank, gebräunt und wirkte sehr italienisch. Sie trug ein edles Kleid von Missoni. Ihr Begleiter war ein schlaksiger Teenager mit ausgebeulten Shorts und einem T-Shirt mit dem Motiv des Kult-Horrorfilms Drag Me to Hell. Ein Mann, ganz offensichtlich der Vater, winkte den beiden von der Yacht aus zu. Sein Name? Leon Parker. Hat er gerade wirklich Leon Parker gesagt? Leon Parker hatte seine beiden Kinder nach Saint-Martin gebracht, um dort den 21. Geburtstag seiner Tochter Violetta zu feiern. Tatsächlich? Er wollte ihr ein Diamantkollier schenken. Kurz vor dem Ablegen stürmte die Köchin Amila F. von Bord. Zuerst hörte ich Schritte auf dem Metallsteg. Dann sah ich die junge Köchin. Sie hielt sich ein Auge zu, war aschfahl und zitterte. Der Kapitän suchte nach einer Lösung für das gebuchte Festessen und fand ein Sterne-Restaurant, das in der Lage war, auf die Schnelle ein 3-Gänge-Menü zu liefern. Nachdem das erledigt war, bezahlte Leon Parker die Crew für die ganze Fahrt im Voraus und wies sie an, in eine Bar zu gehen. Sie sollte nicht vor 11 zurückkommen. Aber als sich die Mannschaft später wieder am Kai einfand, war die Dana fort. Der Steuermann eines Containerschiffs hatte das Schiff an diesem Abend beobachtet. Es war seltsam. Die Navigationslichter waren aus, niemand war an Deck, aber der Motor lief. Wir haben sie mehrfach angefunkt, aber keine Antwort bekommen. Und dann sank sie auf einmal wie ein Stein. Kein Mitglied der Familie Parker wurde jemals wieder lebend gesehen. Das muss ich Estelle erzählen. Ich öffnete die Bildergalerie des Podcasts. Da war er. Leon Parker. Zahnlückig grinsend, nur etwas älter. Ich hatte ihn jahrelang nicht mehr gesehen. Und jetzt war er tot. Eine Stunde später. Ich schmierte gerade die Pausenbrote. Hamish und die Mädchen waren oben und machten sich fertig. Geh schon. Wer ist das? Das werden wir sehen, wenn ich die Tür öffne. Wie siehst du eigentlich aus? Willst du so ins Gericht? Erklär ich dir gleich. Er trug ein T-Shirt mit scheußlichem Kragen und eine grässliche beigefarbene Bügelfaltenhose. Zu seinen Füßen stand ein Rollkoffer. Hamish öffnete die Tür. Davor stand meine beste Freundin Estelle in einem brandneuen Kleid und viel zu viel Make-up. Hallo, Anna. Sie hatte einen kleinen Koffer dabei. Nein, falsch. Ich bin in der falschen Geschichte. Nicht euer Ernst. Es tut mir leid. Definitiv in der falschen Geschichte. Hamish und ich, wir... Es war keine Absicht. Hör mal, Anna. Wir fahren zusammen nach Portugal, alle vier. Nein, die Mädchen nimm dir nicht mit. Sie sollen Estelles Familie kennenlernen. Was? Das ist uns wichtig. Wie lange geht das schon mit euch? Eine Weile. Scheiße! So eine verdammte Scheiße! Pass auf, ich habe dir eine Wohnung gekauft. Hier ist die Adresse und die Karte zu einem Konto für dich. Wir haben wirklich für alles gesorgt. Wir? Ihr verfickten Drecksarschlöcher! Hör auf! Du bist Mensch! Jetzt tu doch was! Was sein? Du miese Schlampe! Ich bin nicht stolz darauf, wie ich mit der Sache umging. Hör auf damit! Die Zuckerdose trifft Estelle so heftig, dass ein roter Halbkreis auf ihrer Stirn pulsiert. Einzelne Zuckerkörnchen kleben in ihren Haaren und an ihrem Lippenstift. Sie funkeln wie Glitter. Lizzie und Jazz kommen die Treppe herunter, sehen Estelle an und grinsen. So, mir reicht's. Kommt, wir klären die Sache, wenn wir zurück sind. Hamish, bitte verlass mich nicht. Ich greife nach seinem Arm. Estelle wirbelt herum. Wage es ja nicht, ihn zu schlagen, Anna. Ich habe Hamish nie geschlagen. Aber du bist eine Bedrohung in meinem Haus. Du bist egoistisch, verschlossen und grob. Soll ich dir Beispiele nennen? Ich muss aufs Klo. Nein! Ich rannte ins Badezimmer und schloss die Tür ab. Er kam mir nach. Siehst du, du tust es schon wieder. Du machst einfach dicht, Anna. So, wir fahren jetzt. Du kannst dich immer nur verpissen und diese bescheuerten Podcasts hören. Ich fühlte mich hoffnungslos und ohnmächtig. Meine Mädchen. Er nahm sie einfach mit. Und ich konnte nichts dagegen tun. Nicht jetzt und auch nicht später. Denn sonst würde alles auffliegen. Mehr als alles andere auf der Welt wollte ich verhindern, dass meine Mädchen erfuhren, wer ich wirklich war. Das lange Wäscheseil im Keller fiel mir ein. Ich verfluchte meinen Vater und schwor, dass ich mich nicht umbringen würde, solange die Mädchen noch klein waren. Ich musste dafür sorgen, dass der Lärm in meinem Kopf aufhörte. Von Leuten zu hören, denen es schlechter geht als einem selbst, spendet Wärme und Trost. True-Crime-Podcasts eignen sich üblicherweise hervorragend dafür. In unserem Fall ist es besonders seltsam, dass die Polizei ihr Augenmerk nicht auf Leon Parker gerichtet hat. Zwar konnte man der Köchin nachweisen, dass sie über Umwege mit Sprengstoff zu tun hatte, aber die Sache schien doch sehr an den Haaren herbeigezogen. Parker hingegen hatte die Crew in bar bezahlt und sie weggeschickt. Zudem hatte er in eine mächtige, reiche Familie eingeheiratet, die bekanntermaßen sehr medienscheu war. Ist es möglich, dass die Polizei angewiesen wurde, Leon nicht ins Visier zu nehmen und sich auf jemand anderen zu konzentrieren? Leon war es bestimmt nicht. Ich dachte an Skibo Castle. Ein exklusives Feriendomizil nur für Clubmitglieder in der Nähe von Dingwall. An den Tag, an dem ich Leon kennengelernt hatte. darf man hier? Müll entsorgen, klar. Ich meine rauchen. Wenn es dem Servicepersonal erlaubt ist, wird es für Sie wohl auch okay sein. Kann ich eine? Entschuldigung, wer kann sich hier die 400 Pfund Zimmer leisten? Sie oder ich? Meine Freundin. Und die hat Ihnen kein Zigarettengeld gegeben? Sie ist heute krankig. Oh, Sie sind mit der Holländerin hier. Genau. Okay, verstehe. Hier. Ich heiße Leon. Anna. Warum haben Sie eine so schreckliche Freundin, Leon? Warum haben Sie einen so schlechten Zigarettengeschmack? Unerhört. Die raucht man sogar in Paris. Ah ja? Waren Sie schon mal in Paris? Sehe ich so aus? Was weiß ich? Nein. Aber ich habe Camus und Simone de Beauvoir gelesen. Und irgendwann fahre ich nach Paris und wandle auf ihren Spuren. Ich war gerade da. Und habe dort eine anrührende Geschichte erlebt. Da war ein Bettler vor dem Hotel. Bei den Mülltonnen? Ist das Ihr Muster? Nein. Soll ich erzählen oder nicht? Ja. Also der Bettler hat sich jeden Abend auf den Bürgersteig gesetzt und ein weißes Tischtuch vor sich ausgebreitet. Dann holte er Messer, Gabel und Löffel, deckte vor sich ein und steckte sich eine Serviette in den Kragen. Abschließend stellte er ein Schild hin, auf dem Danke stand. Und? Hat ihm jemand was gegeben? Das war ja das Verrückte. Schon kurz darauf brachte ein Mann von einem naheliegenden Restaurant ein tolles Menü vorbei. Und am nächsten Tag war es genauso. So ging es alle 4 Tage, an denen ich da war. Das ist eine schöne Geschichte. Es geht nur in Paris. Auf Paris. Am nächsten Abend kam er wieder. Na, Sehnsucht nach den Tonnen? Eher nach einer guten Unterhaltung. Bitte, Gloise Légère, die passen doch, oder? Ihre Freundin war heute wieder recht... Wie soll ich es höflich formulieren? Widerwärtig, abstoßend, ekelhaft. Das Servicepersonal hat sich noch etwas anders ausgedrückt. Ich habe ja auch von dem Bettler erzählt. Und sie hat nur genörgelt. Wo hattet ihr das Besteck her und so weiter? Sie mag keine Geschichten. Sehr schade. Dabei gibt es so tolle. Wir hatten früher das ganze Haus voller Bücher. Meine Mutter war Literaturprofessorin. Ich konnte mich gar nicht losreißen. War? Krebs. Es tut mir leid. Schon gut. Ich kenne eine Frau, die alles daran setzt, dass man ihre Geschichte nicht erzählt. Aha. Superreich, super medienscheu. Der ist Gretchen Tiegler. Kennen Sie sie? Nein. Gretchen Tiegler hatte versucht, mich umzubringen. Ich dachte, sie wäre hier im Club Mitglied. Definitiv nicht. Das hatte ich als erstes überprüft, als ich auf Skibo Castle als Zimmermädchen anfing. Ihretwegen war ich auf der Flucht. Woher wissen Sie das so genau? Unser Chef, Orbit McKay, hält uns da immer auf dem neuesten Stand. Wir sollen alle Mitglieder sofort erkennen. Das war eine glatte Lüge. Leon musterte mich. Hatte er meine Narbe auf der Stirn bemerkt? Ist ja auch nicht so wichtig. Er war Londoner. Er musste den Skandal mitbekommen haben. Ich muss los. Wenn ich zu lange draußen bin, bekomme ich Ärger. Als am nächsten Tag niemand kam, um mich zu töten, vertraute ich ihm ein bisschen. Leon erzählte mir von seiner Tochter. Dass er sich elend fühlte, weil er sie allein gelassen hatte und ihm erst jetzt klar geworden war, dass seine Ex Drogen nahm. Es war ehrlich, eindeutig wahr und er fühlte sich mies dabei. Er hätte bestimmt ein toller Vater sein können. Meine hatte sich umgebracht, als ich klein war. Und aus irgendeinem Grund erzählte ich ihm das. Leon Parker blieb eine Woche. Er kam jeden Abend raus und wir rauchten und erzählten uns Geschichten. Am letzten Abend hatte er 2 Gläser und eine Flasche Whisky dabei. Bitte sehr. Der beste Malt Whisky, den es gibt. Danke. Trottel kaufen immer den teuersten. Cheers. Cheers. Wir redeten und tranken. Dann war meine Pause vorüber, der Whisky alle und die Zigaretten aufgeraucht. Ich muss wieder. Anna, versprichst du mir was? Was? Dass du hier nicht hängen bleibst. Du bist zu gut für diesen Job. Das weißt du. Ja, das weiß ich. Okay, versprochen. Aber nur, wenn du dich von dieser elenden Holländerin trennst. Such dir jemanden, der dich mag. Und wer wäre das? Ich muss los. Mach's gut. Als ich am nächsten Morgen meine Schicht antrat, war Leon fort. Er war mitten in der Nacht gefahren und hatte seine Holländerin zurückgelassen. Jetzt saß ich auf dem Badewannenrand, starrte auf das Bild von Leon Parker und weinte. Ach, Leon. True Crime tut nur gut, solange es um Leute geht, die man nicht kennt. Leon Parker hatte eine Aufsteigerbiografie. Geboren im Londoner East End, arbeitete er sich als Wertpapierhändler nach oben. Er riskierte viel, machte ein Vermögen und verlor es. Hatte er seine Familie umgebracht, weil er pleite war? Laut psychologischer Analyse könnte hier am ehesten das Muster der Familienauslöschung passen, bei dem die Person mit dem Verlust ihres sozialen Status rechnet. Beispielsweise, wenn sie bankrott ist. Aber hatte Leon Parker überhaupt mit diesem Verlust zu rechnen? Zwar war sein eigenes Vermögen fort, aber immerhin hatte er kurz zuvor eine der reichsten Frauen der Welt geheiratet. Gretchen Tiegler. Was? Ich spurte zurück. Hörte den Namen nochmal. Gretchen fucking Tiegler. Jetzt war mir klar, was mit den Dana-Ermittlungen passiert war. Gretchen Tiegler hatte es wieder getan. Sie erfand eine Lügengeschichte über die Köchin, nutzte all ihre Macht und ihr Geld, um sie zur offiziellen Version zu machen. Dieses miese Dreckstück. Alles wie bei mir. Jahrelang konnte ich die Vergangenheit ruhen lassen. Ich hatte mein neues Leben, meine Mädchen, Hamish. Nur hatte ich das jetzt nicht mehr. Es zog mich fast gegen meinen Willen zum Keller. Lange hockte ich im Flur vor der geschlossenen Kellertür. Gretchen Tiegler. Habe ich Geister heraufbeschworen? Ich fürchtete mich vor dem Aufstehen, dass mich meine Füße in den Keller tragen würden. Anna? Ich bin's. Finn. Estelles Mann. Was will der denn? Würdest du bitte aufmachen? Es ist ziemlich kalt. Finn Cohn klappte den Briefschlitz hoch und spähte hindurch. Wir sahen uns direkt in die Augen. Du siehst schlimm aus. So ein Scheißtag, oder? Haben sie es dir gerade erzählt? Ich war in Gedanken woanders. Gretchen Tiegler hatte es wieder getan. Eine Unschuldige verurteilen lassen. Okay. Ich verstehe, wenn du nicht reden willst, dann gehe ich mal wieder. Bitte geh nicht weg. Magst du die Tür öffnen? Warte, einen Moment. Ich komme gleich raus. Hose, Pass, Geld. Ich tauschte meinen Pyjama gegen Shirt und Hose, griff mir einen teuren Ledermantel und nahm die Schlüssel zu Hamishs Auto. Dann rannte ich die Treppe runter und riss die Tür auf. Ich erschrak. Da stand nicht nur Finn, sondern auch Pratcher, die Nachbarin. Hallo, Darling. Hi, Anna. Finn Cohn war groß, blond, viel zu dünn und immer zum Erbrechen gestylt. Na, schau mal, wer vor deiner Tür steht. Hi, Finn. Pratcher lächelte Finn dümmlich an. Sie knickte ihr Knie ein wenig, als würde sie versuchen, sich kleiner zu machen. Was war denn vorhin bei euch los? Ach, nichts. Ausgerechnet in diesem Moment wehte die Haustür ein Stückchen weiter auf und gab den Blick in den Flur frei. Oh, du meine Güte. Die Zuckerdose und ein paar Frühstücksteller lagen zerschmettert auf dem Boden. Einige kaputtgetretene Toilettenartikel waren ringsum verstreut. Überall glitzerte der Zucker. An der Wand ein blutiger Handabdruck. Ich schloss die Tür hinter mir und atmete tief durch. Anna, ich wusste gar nicht, dass du Finn Cohn kennst. Wir müssen jetzt. Nett, Sie kennengelernt zu haben. Das Vergnügen war ganz auf meiner Seite. Hektisch zerrte ich Finn zum Auto. In der Eile bekam ich nicht mit, dass sie mit ihrem Handy ein Foto machte. Könntest du die Heizung höher drehen? Alles klar bei dir? Du zitterst. Geht schon. Warte, ich schalte die Sitzheizung ein. Wo fahren wir überhaupt hin? Also ich fahre nach Fort Williams, meinen Kumpel Adam besuchen. Wo soll ich dich absetzen? Bei euch zu Hause? Nein. Bloß nicht. Und dann? Ich will nur irgendwo hin. Warum bist du gekommen? Hat Hamish dich geschickt? Mich geschickt? Sie sind zusammen abgehauen. Ich konnte Finn nicht ausstehen. Irgendwie war ich davon ausgegangen, dass Finn damit drin hing. Dass es für ihn okay war oder dass er sogar der Grund war. Affären mit Groupies oder sowas. Ich hasse berühmte Männer. Ich bin nicht mit Hamish befreundet. Und ich weiß auch beim besten Willen nicht, was Estelle an ihm findet. Er ist alt und... Warum bist du zu mir gekommen? Keine Ahnung. Ich war ein bisschen, also ich dachte, du. Finn? Hey! Nichts. Hey! Ich stieß ihn an. Keine Reaktion. Wie soll ich ihn bloß loswerden? Er machte nicht den Eindruck, als könnte er es überhaupt bis zum Gehsteig schaffen. Oh Mann. Seit er mit seiner albernen Boygroup Erfolg gehabt hatte, war es mit ihm bergab gegangen. Er war auf einmal hip und verlor immer mehr Gewicht. Die Band hielt sich eine Weile in den Charts, doch dann vergriff sich der Drummer an einer Minderjährigen und es kam raus, dass Finn magersüchtig war. Erfolg Ende. Nun sag doch was! Der Sicherheitsgurt über ihm könnte genauso gut über einem leeren Sitz geschlossen sein. Er war dünn, fahl und hohlwangig. Hast du heute schon was gegessen? Wasser getrunken? Hoffentlich stirbt er jetzt nicht. Gott sei Dank. Ich fuhr. Mein Leben lag in Scherben und ich musste mich um einen magersüchtigen Popstar kümmern. Ich dachte an Hamish und die Mädchen und all die düsteren Gefühle kamen wieder hoch. Schnell drückte ich auf Play. Episode 2. Der Taucher. Die Versicherungsgesellschaft der Reederei erwartete hohe Forderungen von Leons Witwe. Deshalb schickte sie einen Taucher los, um das Wrack zu untersuchen. Sie wollte die Ursache des Unglücks ausfindig machen. Nicht ahnt, dass Witwe Tiegler nie Forderungen geltend machen würde. Es war Ende August, als sich der Taucher an einem Seil zur Dana hinunterließ. Allein in den Tiefen hangelte er sich am Seil hinab und filmte mit einer GoCam vor der Brust. Zorniges grünes Meer füllte den Screen. Ein Tauchlehrer kommentierte das Geschehen. Die Sicht ist schlecht. Der Abstieg ist ein gefährlicher Moment bei rauer See. Der Sauerstoffreservebehälter kann herumschwingen und den Taucher bewusstlos schlagen. Immer tiefer stieg der Taucher hinab. Auf seinem Video sah man in körniger Unschärfe die Yacht auf dem Meeresboden. Der Hauptmast gebrochen, im Rumpf klaffte ein kleines Loch. Es war eindeutig von innen entstanden und gab die Antwort, warum die Dana gesunken war. Etwas war im Maschinenraum explodiert und hatte dieses Leck geschlagen. Die Neugier des Tauchers war geweckt. Er richtete die Kamera auf den beschädigten Rumpf und setzte seinen Abstieg fort. Das ist ein Fehler. Laut Tauchplan sollte er längst zur Dekompressionskammer zurückkehren. Er ist allein und begibt sich in große Gefahr. Doch der Taucher stemmte den Fuß gegen die Kabinentür und brach sie auf. Mit beiden Händen tastete er sich den engen Korridor entlang. Das Sauerstoffgerät piepte. Er sollte umgehend umkehren und den Behälter wechseln. Er hat nur noch für 2 Minuten Sauerstoff. Doch er stemmte sich schon gegen die nächste Tür und versuchte, sie zu öffnen. Das ist eine schlechte Entscheidung. Körperliche Anstrengung bei niedrigem Sauerstoffpegel setzt ihn großer Gefahr aus. Die Türen öffneten sich und ringsum wurde Wasser in die Kabine gesogen. Ein verrottetes weißes Band an der Reling flatterte herum. Mit beiden Händen tastete er sich weiter den engen Korridor entlang, tiefer ins Schiff hinein. Er ist viel zu tief drin. Er glaubt bestimmt, dass er das Diamantkoje daran findet. Zielstrebig tauchte er zum Speiseraum und riss die Tür auf. Die Kamera braucht einen Moment, um sich scharf zu stellen. 3 Personen sitzen am Tisch. Das Salzwasser hat die Farbe aus ihrem Gesicht gesogen. Der Verwesungsprozess ist bereits eingetreten. Leon Parker sitzt bei der Tür, daneben sein Mädchen im gestreiften Kleid und sein Sohn. Plötzlich ändert sich der Kabinendruck. Die Leichen erheben sich, fallen auseinander, Arme lösen sich, Köpfe purzeln von den Hälsen. Der Taucher gerät in Panik, atmet hektisch. Das Bild friert ein. Er ist tot. Was hörst du denn da für gruseliges Zeugs? Er ist wieder da. Hab nur ein bisschen gedöst. Du warst ohnmächtig. Oder so. Wenn du dich für die Fahrt nicht fit genug fühlst, lasse ich dich hier raus und du nimmst dein Taxi. Ich komme schon klar. Du hast 40 Minuten kein Wort gesagt. Es war nicht der beste Tag heute. Ach, wirklich? Also ich hatte einen wundervollen Tag. Tut mir leid. Wir halten jetzt an diesem Restaurant und essen was. Aber... Meine Reise, meine Bedingungen. Ich stieg aus dem Wagen und knallte die Tür zu. Er folgte mir mit herabhängenden Schultern. Ich hatte absolut keine Ahnung von Anorexie, nur dass sie gefährlich ist. Aber ein berühmter Mann, der reanimiert werden muss, in einem Auto, das ich mit gefälschtem Führerschein fuhr, das war mir eine Komplikation zu viel. Haben Sie schon gewählt? Haggis Burger, Haggis Eintopf, Haggis Pakora? Ist das Ihr Ernst? Das sind unsere Bestseller. Niemand in Schottland isst ernsthaft Haggis. Der Koch kann auch Hühnchen mit Reis und Gemüse. Sollen wir das nehmen, Finn? Ich weiß nicht. Zweimal bitte. Sie sind Finn Cohn, oder? Kriege ich ein Selfie? Klar. Finn tat ihm den Gefallen, lächelte warm. Okay, so. Aber sobald das Blitzlicht erlosch, fiel er wieder in sich zusammen. Danke. Kann ich kurz dein Handy haben? Ich habe meins im Auto vergessen. Hier? Was ist denn? Deine Nachbarin hat ein Bild von mir getwittert. Pratcher. Die Pro-Annas finden, dass ich toll aussehe. Ich sollte wohl wirklich was essen. Pro-Annas? Pro-Anorexie. Ich bin magersüchtig. Der Pro-Mob feiert mich. Diese Leute sind Gift für mich. Und doch wirkt er so lebendig und zufrieden seit Stunden, nicht? Bitte sehr. Lassen Sie es sich schmecken. Ich kann das nicht essen. Ich bin Veganer. Dann iss drumrum. Oder iss was anderes. Nimm Brot und Butter. Butter ist auch nicht... Verdammt, du wirst doch im Restaurant irgendwas zu essen finden. Er zog den winzigen Beilagensalat zu sich und untersuchte ihn kritisch. Es dauerte ewig, bis er aufgegessen hatte. Fertig. Jetzt den Nachtisch. Man zwingt niemanden zum Essen. Wenn du in das verdammte Auto willst, dann iss. Ich beschäftigte mich derweil mit dem Handy, sah mir Bilder auf der Tod und die Dana-Seite an. Da war sie. Gretchen Tiegler. In der beigefarbenen Uniform amerikanischen Geldes. Ihr eckiges Gesicht umrahmt von blonden Haaren. Sie wirkte unscheinbar. Daneben etwas unscharf, ihre mollige Assistentin Dauphine Loire. Die hatte einst einen Killer auf mich angesetzt. Es war mir klar, dass die beiden die Köchin unschuldig hinter Gitter gebracht hatten. Die Sache trug ihre Handschrift. Ich zwang mich, die Seite zu schließen und ging auf Finns Twitter-Account. Da war das Bild von Pratcher. Aber es zeigte nicht nur Finn, sondern auch mich. Mit gut sichtbarer Narbe. Oh Gott. Was? Ich muss los. Aber ich habe noch nicht aufgegessen. Komm jetzt! Was ist denn los? Scheiße. Ich konnte nicht sprechen. Wie viele Leute sehen das? Ich fuhr einfach. Ich dachte an Erin, meine einzige Verbündete. Sie hatten sie ermordet, wie sie mich ermorden wollten. Nur weil sie mir ihre Hilfe angeboten hatte. Hinter allem steckte Gretchen Tiegler. Und jetzt wusste sie, dass ich lebe. Hier hast du dich verkrochen. Dachtest du, du könntest schnell ein bisschen Geld aus den Jungs rauspressen? Sophie? Noch heute höre ich das Brutzeln des Öls in der Pfanne. Spüre, wie er mich loslässt, um sein Messer zu ziehen. Wie ich herumwirbele und nach der Pfanne greife. Wie ich ihm das heiße Öl ins Gesicht spritze und ihm die Pfanne auf den Kopf schlage. Immer wieder. Höre mich brüllen wie ein Tier. Er liegt schon am Boden, aber ich schlage weiter zu. Überall Blut. Im Kopf bin ich im Hotelzimmer bei den vier Fußballern, die mich vergewaltigten. Im Gerichtssaal, wo man mir die Schuld gibt und sie alle freigesprochen werden. Erst als ich die verbrannte Haut von seinem Kiefer schält, höre ich auf. Die Polizei konnte ich damals nicht rufen. Sie hätte eine Möglichkeit gefunden, mir auch dafür die Schuld zu geben. In seinen Taschen fand ich Bons, Busfahrkarten, einen dicken Umschlag voller 50-Pfund-Scheine und eine Visitenkarte. Eine Telefonnummer war mit Bleistift drauf gekritzelt. Daneben die Initialen DL. Dauphine Lohr, die Assistentin von Gretchen Tiegler. Ich sah, wie die Farbe aus seinem Gesicht wich. Unter ihm breitete sich eine Blutlache aus. Er war sehr still. Ich schnappte mir Hose, Pass und einen Mantel, küsste das Foto meiner Mutter und rannte zum Bahnhof. Der nächste Zug ging nach Fort Williams, irgendein Ort, von dem ich noch nie gehört hatte. Ich hielt mich über Wochen versteckt, schnitt mir die Haare und färbte sie. Sagst du mir jetzt endlich, was los ist? Ich bin in Schwierigkeiten. Und die sind im Restaurant entstanden? Nein. Durch Pratcher, durch das Foto auf Twitter. Aber dich kennt doch keiner. Du bist eine Hausfrau. Das sollte auch so bleiben. Ich verstehe dich nicht. Du kennst mich ja auch kaum. Dann rede doch mit mir. Nicht jetzt. Ich drehte den Podcast so laut, dass Finn verstummte. In Episode 3 gehen wir der Frage nach, warum sich die französische Polizei, die den Untergang der Dana untersuchte, zwanghaft auf die Köchin Amila F. konzentrierte. Die freundlichste Deutung ist, dass sich ihre Geschichte so schlüssig präsentierte. Eine teuflischere ist, dass es nur darum ging, von Gretchen Tiegler abzulenken, weil diese weder befragt noch verärgert werden durfte. So einflussreich ist sie nämlich. Ich konnte es nicht glauben. Noch nie hatte ich etwas gehört, das negativer Berichterstattung über Gretchen Tiegler so nahe kam. Trina Keeney war entweder sehr mutig oder sehr dumm. Amila F. war Köchin und Bäckerin aus Lyon, die für ihr traditionelles Brot bekannt war. Sie und ihre Partnerin Sabine wollten eine eigene Bäckerei eröffnen, aber dazu fehlte ihnen das Geld. Also heuerte Amila als Köchin auf Privatjachten an. Am Tag des Unglücks war sie von Bord gegangen, weil sie wieder unerträgliche Kopfschmerzen hatte. Unmöglich damit den 18-Stunden-Job auf der Yacht durchzuhalten. Sie fuhr direkt zu ihrer Großmutter, um dort einen Arzt aufzusuchen. Als Polizisten tags darauf bei ihr alles durchsuchten, hofften sie, das Diamant-Collier zu finden, das Leon Parker seiner Tochter Violetta geschenkt hatte. Es war seit dem Untergang verschwunden. Stattdessen fanden sie eine kleine Menge Sprengstoff in der Garage. Es kam raus, dass Amilas Großmutter eine kriminelle Vergangenheit hatte. Plötzlich passte alles zusammen und Amila F. wurde wegen dreifachen Mordes angeklagt und nach der harten Terrorgesetzgebung verurteilt. Wenn eine Geschichte mit bereits gefassten Meinungen harmoniert, kann sie so unzweifelhaft wahr erscheinen, dass alle Widersprüche vom Tisch gewischt werden. Warum hören wir das? Mach das sofort wieder an. Können wir reden? Nein, mach es wieder an. Wer ist Amila? Hast du doch gehört. Amila F. legte trotz ihres wasserdichten Alibis nie Berufung ein. Wenige Monate später eröffnete Amilas Partnerin die Bäckerei. Woher kam das Geld dafür? Wie konnte Amila den Funk der Dana abstellen, während sie in der Abflughalle saß? Es wurde suggeriert, dass sie Leon Parker und seiner Familie stark betäubende Schmerzmittel gegeben hatte. Aber wie hätte sie ihnen die verabreichen sollen? Das Essen und der Champagner wurden erst nach Amilas Abreise geliefert. Der Täter musste an Bord gewesen sein. War es Leon Parker? Warum wurde nie gegen ihn ermittelt? Lag es an seiner einflussreichen Ehefrau? Fucking Gretchen Tiegler. Sprich endlich mit mir. Sei still. Mir laufen Tränen übers Gesicht und du fährst 220. Und? Das ist gefährlich, wir könnten draufgehen. Das stört dich doch sonst auch nicht. Fick dich. Sorry. Hat das mit der Essstörung bei dir schon als Kind angefangen? Nee. Als wir berühmt wurden. Wieso? Da wurde alles völlig irre. Alles außer Kontrolle. Und ich habe mich auf die einzige Sache konzentriert, die ich kontrollieren konnte. Du wirst von allen beurteilt. Jedes Verhalten, jeder Fehler, jeder Erfolg. Und du weißt noch gar nicht, wer du bist. Kein Panzer. Ja. Immer wenn mir die Welt zu viel wird, höre ich Podcasts als Selbstmedikation. So ähnlich war es bei mir mit dem Essen. Aber dann wurde es übermächtig und ich konnte nicht mehr aufhören. Die eine Sache, bei der du dich gut fühlst. So sieht's aus. Ich habe einen Trost und der bringt mich um. Warum bist du zu mir gekommen? Ich bin stundenlang draußen rumgelaufen und habe mir selbst leid getan. Irgendwann dachte ich, ich sollte weniger ich fixiert sein und mal an jemand anderes denken. Ich war also dein therapeutischer Zeitvertreib? Und? Hat's funktioniert? Ich wurde mit Händchen bedroht, zum Essen gezwungen, angeschrien. Jede Menge Spaß. Entschuldige. Du scheinst von diesem Podcast ziemlich besessen. Worum geht es da? Um mir eine Story auszudenken, war ich zu müde. Also erzählte ich ihm die Wahrheit. Dass ich Leon Parker kannte und mochte. Dass ich sicher war, dass seine bösartige Frau keine Scheu hatte, anderer Leute Leben zu zerstören. Finn schaute sich die Internetseite des Podcasts an und las alles nach. Hast du Gretchen Tiegler mal kennengelernt? Nein. Hast du irgendwelche Beweise? Sie hinterlässt keine Beweise. Schau dir mal die Fotos an. Ah, Leon mit Familie. Die Tochter trägt die Kette, von der eben die Rede war. Gut aufgepasst. Und wer hat das Foto gemacht? Was? Jeder von ihnen hält ein Glas Champagner in der Hand. Man kann alle Hände sehen, niemand benutzt einen Selfie-Stick. Bei dem Winkel liegt das Handy nirgendwo auf, also kein Selbstauslöser. Wenn die drei allein an Bord waren, wer hat dann das Bild gemacht? Als wir das Schild Fort Williams erreichten, war mein erster Gedanke, hoffentlich ist er nicht tot. Der Gesundheitszustand meines Freundes und Mitwissers Adam Ross war stets bedenklich gewesen. Alkohol und Heroin hatten ihm schwer zugesetzt, doch er hatte sich immer durchgebissen. Erleichtert sah ich, dass sein Name noch auf dem Klingelschild stand. Ich hatte ihn in einem Laden kennengelernt, als ich das erste Mal mein neues Ich ausprobierte. Er war der kaputteste lebendige Mensch, den ich je gesehen hatte, und wurde zu einem sehr guten Freund. Adam arbeitete als Segellehrer in der Skibo-Ferienanlage. Er erzählte mir, dass dort gerade Zimmermädchen gesucht würden. Ich hatte aber keine Papiere. Adam bot an, mir eine neue Identität zu besorgen. Und so wurde aus Sophie Buchanan Anna McLean. Anna, du alte Schlampe. Hey, Adam. Ich fass es nicht. Wie alt bist du jetzt? Schau dir meine Falten an. Du bist eine angejahrte Hausfrau. Gerade hat mich mein Mann wegen einer Jüngeren verlassen. Und wie sehe ich aus? Ziemlich am Arsch. Ja, ich weiß. Ha, kommt rein. Das Schöne an Adam Ross war, dass er lieb zu mir war, wenn es drauf ankam. Er war genauso beschädigt wie ich und man konnte ihm alles sagen. Ah, ist das Finn Cohen? Yep. Hi, Sir. Kann ich euch vielleicht ein Tässchen Tee und ein paar Kekse anbieten? Oh nein. Danke. Ich habe nur eine technische Frage über das Segeln. Das ist gut, ich habe nämlich weder Kekse noch Tee. Erinnerst du dich noch an Leon Parker? Er war Gast, kam mit dem Clubmitglied Lily Harkin. Die schreckliche Holländerin? Mhm. Waren die mit mir segeln? Ich glaube nicht. Dann kenne ich ihn nicht. Weiß aber, dass du in der Gegend bist. Nein. Hat sich ständig nach dir erkundigt, nachdem du weg warst. Und neulich erst gefragt, ob ich was von dir gehört habe. Albert McKay war der Manager des Schlosses. Er war nicht dafür bekannt, sich näher für Leute zu interessieren. Ich habe daran gedacht, bei ihm vorbeizufahren. Das wird ihm gefallen. Was willst du jetzt über Segeln wissen? Ich erzählte ihm von der Yacht, einem 60-Fuß-Schoner, und dass Leon ganz allein abgelegt haben sollte. Das kann man schaffen. Das ist nicht so kompliziert. Er ist nachts raus auf die Biskaya, hatte die Navigationslichter ausgeschaltet und den Funk auch. Ziemlich gefährlich. Ich weiß. Es sind alle tot. Leon hat die Crew vor Beginn der Reisebar bezahlt. Nein, das hat er nicht. Doch, definitiv. Niemand wird das machen. Weißt du, wer als Typen auf solchen Schiffen angeheuert wird? Typen wie ich. Und? Würdest du mir Bares geben und glauben, dass du mich je wieder siehst? Nein, aber du bist auch ein... Genau. Ich habe so eine kleine Suchtnummer laufen. Und das ist nicht gerade förderlich in Sachen Ehrlichkeit, egal worum es geht. Hm. Also, niemand bezahlt eine Crew vorher in Bar. Die haben so schon genügend Gründe, sich zu verpissen. Harte Arbeit, lange Tage. Aber er hat es getan. stellt sich die Frage, warum. Was zur Hölle, Sophie? Ermittelst du jetzt oder was? Mist. Er hat mich Sophie genannt. Ich mochte Liam. Angeblich hat er seine Kinder umgebracht. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich will wissen, was wirklich passiert ist. War er pleite? Eigentlich nicht. Wenn es solche Gerüchte gab, hätte die Crew die Vorauszahlung verlangen können. Seine Frau war reich. Das weißt du ja nicht. War nach Skibo, frag Albert. So sicher wie ich weiß, wer Stoff hat, weiß Albert, wer reich ist. Warum hat er dich Sophie genannt? Hat er das? Das weißt du. Hab ich nicht gehört. Er hat dich Sophie genannt. Keine Ahnung. So hieß seine Ex-Freundin. Jedenfalls glaube ich nicht, dass Leon pleite war. Und schon gar nicht, dass er seine Kinder umgebracht hat. Das kannst du nicht wissen. Schnauze. Du stürzt dich da nur so rein wegen Hamish. Kannst du endlich mal deine scheiß Fresse halten? Was tun wir hier wirklich? Ich will Leon entlassen. Und das muss sofort sein, nach all dem, was heute Morgen passiert ist. Was willst du? Ich verstehe echt nicht, warum du noch hier bist. Du hättest dir in Fort Williams ein Hotel nehmen können. Ich kann mir kein Hotel nehmen, weil ich keinen Penny besitze. Und seit heute Morgen kann ich nicht mal mehr die fucking Kreditkarte benutzen. Also, entweder nimmst du mich mit, oder du fährst mich nach Hause. Ich kann dir Geld geben, damit du nach Hause kommst. Willst du denn, dass ich nach Hause fahre? Keine Ahnung. Wie auch immer. Ich war eine Weile abgetaucht und jetzt bemerken mich die Leute wieder. Sie achten auf mich. Und ich will nicht kaputt wirken. Ich muss was tun. Weißt du, was ich meine? Nein, ich war genervt und er war aufgeregt. Keine gute Kombination. Lass uns ermitteln, wer das Foto gemacht hat. Und dann darüber einen Podcast machen. Nein, auf keinen Fall. Warum denn nicht? Das kann heftig daneben gehen. Man beschuldigt die falsche Person und wird verklagt. Man zieht die falschen Schlüsse und wird wüst verrissen und getrollt. Und außerdem braucht man ein Netzwerk, um ein Publikum zu gewinnen. Aber das haben wir doch. Meine Fans warten nur, dass ich mich melde. Er nun wieder. Das ist eine beschissene Idee. Man muss sowas im Studio aufnehmen, wegen der Soundqualität. Aber ich habe ein super gutes Mikro. Gott, du bist so ein Schnösel. Und das ärgert dich? Dein ganzes perfektes Outfit, die Haare. Alles wirkt, als hättest du den ganzen Tag nichts anderes zu tun, als dich zu bewundern. Mode ist eine Rüstung, um den Alltag zu überstehen. Tja, du trägst zu viel von der verdammten Rüstung. Ja, ich weiß. Aber es fällt halt schwer, sie abzulegen. Ich war nicht besonders nett zu ihm, weil mich die Podcast-Idee so alarmiert hatte. Er bot mir eine Zigarette an und seit Jahren probierte ich mal wieder eine. Sie schmeckte großartig. In dieser vierten Folge wollen wir über die Frau von Leon Parker reden. Gretchen Tiegler erbt im Alter von 23 mehr Geld, als das Bruttoinlandsprodukt der Hälfte aller Staaten beträgt. Sie verdreifachte ihr Erbe durch aggressive Deals. Sie investierte in Fußball. Zuerst in Italien, Griechenland, dann in einen kleineren spanischen Club. Der nächste Teil lässt sich nur schwer darstellen. Rechtlich gesehen dürfen wir nur andeuten, dass ein Fakt zu einem anderen Fakt führt. Sonst können wir verklagt werden. Dieser Teil wurde also sorgfältig von unserem Anwalt formuliert. Vor 12 Jahren erhob ein Whistleblower Anschuldigungen wegen finanzieller Unregelmäßigkeiten bei einem kleinen spanischen Fußballclub. Er gab an, für das Wirtschaftsprüfungsunternehmen zu arbeiten, das die Bücher des Vereins prüfte. Trotz einiger Vorfälle, die als Einschüchterungsversuch gewertet werden können, setzte er seine Anschuldigungen online fort. Der Mann starb. Sein Haus fing Feuer, aber da starker Regen die Flammen löschte, konnte seine Leiche identifiziert werden. Bei der Obduktion kam heraus, dass man ihm die Kehle durchgeschnitten hatte. Dieser Mordfall ist bis heute ungelöst. Skibo Castle, Sie wünschen? Über die Gegensprechanlage gab ich meinen Namen an. Mit der Bitte, den Hotelmanager Albert McKay sprechen zu können. Die Schranke hob sich nach einer Weile und wir fuhren auf das Schloss zu. Skibo Castle war aus leuchtend gelbem Sandstein erbaut und wirkte sehr imposant. Wow. Ich verspürte ein Fünkchen Stolz, als wäre es meins. Der uniformierte Portier geleitete uns zu Alberts Cottage. Wir gingen an einer windstillen Schlossmauer entlang. Ich war wieder übermäßig wachsam. Das hatte ich so nicht mehr verspürt, seit ich von Skibo weg war. Herein. Anna, wie herrlich. Mr. Cohen. Guten Abend. Was führt Sie her? Ich brauche Ihren Rat. Das dachte ich mir schon. Sherry? Wer trinkt denn Sherry? Ich. Lieber Tee? Gern. Also, worum geht es? Erinnern Sie sich noch an das niederländische Clubmitglied Lily Hakeem? Was ist mit ihr? Sie kam mit ihrem Freund Leon Parker, als ich hier gearbeitet habe. Ich erinnere mich. Wir schickten ihm kurz nach seiner Hochzeit mit Mrs. Teagle eine Einladung. Aber er hat nie geantwortet. Er ist gestorben. Ich hörte davon. Wenn Sie ihn eingeladen haben, dann muss er sehr reich sein, oder? Eigentlich waren wir mehr an seiner Frau interessiert. Haben Sie Gretchen Teagler mal kennengelernt? Hören Sie auf. Also ja. Wie ist sie so? Sehr einflussreich. Lassen Sie es gut sein, Anna. Dürfte ich wohl einmal Ihre Toilette benutzen? Natürlich. Den Gang entlang und die Treppe hoch. Kennen Sie sie? Nein. Aber Sie kennen sie, richtig? Was? Haben Sie nicht schon genug Ärger, Sophie Buchanan? Sie sollten es nicht länger vor sich herschieben, Anna. Erklären Sie uns, wer Sie wirklich sind und warum Sie auf der Flucht waren. Ja, okay. Also, es war keine strategische Entscheidung, meine Geschichte nicht mehr zu erzählen. Es war bloß so, dass immer, wenn ich sie erzählte, alles immer noch viel, viel schlimmer wurde. Das erste Mal hatte ich sie der Polizei erzählt. Ich stand unter Schock bei dem Gespräch mit der Polizistin Detective Sergeant Hummings. Meine Lippe war aufgeplatzt. Haben die das getan? Nein, ich bin vorher auf der Treppe hingefallen, weil ich ein bisschen betrunken war. Sofort war alle Wärme aus ihren Augen verschwunden. Kommen Sie aus einer gut situierten Familie? Nein, ich weiß nicht. Meine Mutter war alleinerziehend. Hatte ich nicht das Recht, betrunken und durcheinander zu sein, ohne dass Männer über mich herfallen? Ich hatte die Fußballer nicht mal erkannt. In ihren Anzügen hielt ich sie für Banker. Sie tragen einen sehr kurzen Rock. Waren Sie unterwegs, um Typen aufzureißen? Auf einmal sah ich alles mit ihren Augen. Eine Sturzbetrunkene auf Männerjagd sieht berühmte Fußballer. Meine Mutter ist gerade gestorben. Und da waren Sie leichtsinnig drauf. Sie waren zu viert und haben mich vergewaltigt. Wie betrunken waren Sie zu dem Zeitpunkt? Ehe ich mich versah, standen wir vor Gericht. Die Fußballer? Nicht schuldig. Ihr Club gehörte Gretchen Teagler. Mein Name wurde geleakt, dann meine Adresse. Jemand nagelte eine tote Katze an meine Haustür. Dann kam der Anruf von Erin. Sie war an dem Abend mit mir im Hotel gewesen. Sie wollte aussagen. Angeblich hatte sie schon mit der Polizei gesprochen. Eine Woche später war sie tot. Mr. Cohen, ich würde Mrs. McLean gerne etwas zeigen. Würden Sie einen Moment hier warten? Ja. Aber er kann uns doch begleiten. Es wird nicht lange dauern. Bis gleich. Finn suchte meinen Blick und hob fragend die Augenbraue. Ich wusste nicht, ob ich ihn je wiedersehen würde. Albert und ich erklommen schweigend einen Hügel, von dem man aufs Meer sehen konnte. Albert? Noch nicht. Mein Herzschlag verlangsamte sich zu einem zähen Wummern. Eine vertraute Taubheit überkam mich. Mit schwerem Schritt folgte ich ihm in ein Wäldchen. Möchten Sie eine? Ich wusste nicht, dass Sie rauchen. Ich sollte aufhören. Ich habe heute wieder angefangen. Wie finden Sie es? Ekelhaft. Ich liebe es. Seit wann wissen Sie, dass ich Sophie bin? Seit Leon Parker hier war. Er fragte mich, ob Gretchen Teagler Clubmitglied sei. Er sagte, Sie würden Ihren Namen kennen und fragte, ob ich Teagler Ihnen gegenüber erwähnt hätte. Die Art, wie er fragte, hatte etwas Hinterhältiges. Ich sagte ja, aber es stimmte nicht. Dann stellte ich ein paar Nachforschungen an, auch über sie. Und das war so einfach? Die Narbe über ihrer Augenbraue ist ein ziemlich auffallendes Merkmal. Die Polizeiaushänge waren überall. Ich bin ziemlich enttäuscht von Leon, dass er Ihnen das erzählt hat. Ich mochte ihn. Sie mochten ihn? Sie nicht? Diese Leute sind nicht Ihre Freunde, Anna. Nie. Vergessen Sie das nicht. Er sah mich eine Weile an. Es hatte etwas Endgültiges. Bleiben Sie unter dem Radar und halten Sie sich von diesem furchtbaren Cohn fern. Er zieht Aufmerksamkeit auf sich. Ich will keinen Ärger. Dann bleiben Sie unsichtbar. Tiegler kann sich momentan keine Komplikation leisten. Es gibt gerade einige Schwierigkeiten mit dem Fußballclub. Sie hätten zu keinem schlechteren Zeitpunkt wieder auftauchen können. Besonders jetzt, wo die Feministinnen mitmischen. Die was? Wovon reden Sie? Sie sind ein Hashtag, seit Ihr Foto im Netz ist. Justice for Buchanan. Die provozieren Leute, die sie bedrohen und bauschen alles so sehr auf, dass es für sie bald unmöglich ist, den Kopf einzuziehen. Ich versuchte mich zu erinnern, warum ich Albert mal mochte. Seinetwegen hatte ich mich hier sicher gefühlt. Haben Sie mich damals eigentlich versteckt? Die Sache mit der Sozialversicherung. Ich hatte ja keine Papiere dabei, als ich hier ankam. Ach, das ist nicht der Rede wert. Ich bin froh, dass Sie es geschafft haben. Danke. Ich legte meine Hand auf seinen Unterarm. Er hielt den Atem an und erstarrte, als hätte ich ihn getasert. Ich zog sie wieder weg. Auf dem Rückweg dachte ich über die Sozialversicherungsnummer nach. Die Zeitabfolge war falsch. Robert hatte die Nummer erhalten, lange bevor Leon hier Gast war. Hatte Robert also schon immer gewusst, wer ich war? Plötzlich tauchte ein Mann vor uns auf. Er trug dunkle Kleidung. Sophie Buchanan? Aus dem Augenwinkel sah ich, dass er ein Messer hatte. Nicht hier, bitte! Albert und der Mann tauschten Blicke aus. Zu lange. Albert, was ist hier los? Eine Verständigung. Sie hatten einen Plan. Albert, bitte! Komm schon! Er wird mich umbringen! Albert eilte voraus. Sie herzloser Speichellecker, er wird mich umbringen, verdammt nochmal! Wir kamen an den Mitarbeiterparkplatz. Weiter! Albert hob die Hand und ein Wagen blinkte in der Dunkelheit. Los, weiter! Die Hand an meinem Arm packte fester zu. Ohne mich anzusehen, öffnete Albert die hintere Tür des Wagens und trat beiseite. Einsteigen! Der Mann stieß mich unsanft auf den Rücksitz. Dann stürzte aus dem Nichts ein Berg auf uns herab. Klare Sache. Hörspiel in zwei Teilen nach dem Roman von Denise Mina. Aus dem Englischen von Zoe Beck. Erster Teil. Anna, Marie Löcker. Finn, Daniel Rotaug. Trina, Leonie Reiner. Podcast-Erzähler, Christian Redl. Adam, Werner Wölbern. Albert, Wolf-Dietrich Sprenger. Und viele andere. Komposition Andreas Bick. Technische Realisation Christian Alpen und Sebastian Ohm. Regieassistenz Kerstin Düring und Sarah Veit. Dramaturgie Christiane Ohaus. Hörspielbearbeitung und Regie Janine Lüttmann. Produktion Norddeutscher Rundfunk 2021.